Das nächste Lied ist für meine Freunde in Hamburg, Hafenstraße. Die Zeit zum Aufruhr ist da. Kriminelle verschanzen sich in der Hafenstraße. Politiker drücken beide Augen zu. Sie wollen nur mehr Geld und ihre Ruhe. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Lichterloh. Badestaat ist auf dem linken Auge blind. Und unsere Proteste fallen ungehört im Wind. Wir wollen nicht länger mit rotem Terror leben. Räumte dich die Hafenstraße, dann wird es Ruhe geben. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Lichterloh. Wir werden niemals vor den roten Türmen. Ja, wir werden ihre Hafenstraße stürmen. Linke Autonome schmeißen Pflastersteine. Hätten sie endlich auf die roten Schweine. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Die Hafenstraße brennt. Lichterloh.